wenn das Mittelmaß schläft. Leuchtet alles so hell, wenn das Mittelmaß ruht. Herrschen nur Liebe und Wut, wenn das Mittelmaß schläft. Werden wir uns erkennen und jede Täuschung verblasst in einer sonnigen Nacht, wenn das Mittelmaß schläft und die Leinwand zerreißt. Brechen wir aus diesen Mauern aus Fleisch. Erwacht, müssen wir wieder zurück. Doch jedes Mal ringen wir ein Stück davon mit.